1 Live. 4 Sommerpause. Mit Curse. In einer Stunde, die ruhig anfängt und sich gegen Ende ein bisschen ins Laute steigern wird, sind das hier Little Dragon mit Seconds im Sid the Kid Remix. Tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Ooh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. No, I don't like you. I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Ooh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Thinking About You ist es von Frank Ocean. Das ist gerade im Netz erschienen. Frank Ocean ist super umtriebig zurzeit und ganz viele Sachen kommen von ihm raus. Und das ist ein Song, der davon handelt, dass er daran denkt, für immer und für die Zukunft und komplett mit der Frau zusammen zu sein. Und er fragt sie, hast du dieselbe Vision wie ich? Ja. Jemand anders, der so ähnlich wie Frank Ocean in den letzten Jahren einen ziemlichen Wirbel gemacht hat. Der erste R&B-Künstler seit vielen, vielen Jahren, der vom Rolling Stone Magazine die krasseste, vollste, größte Punktzahl bekommen hat, ist The Dream. The Dream hat ein neues Album draußen, das heißt 1977. Das gibt's auch sogar umsonst zum Download, aber ihr werdet es nicht finden unter The Dream, sondern unter seinem bürgerlichen Namen Tyrese Nash. Und er hat wohl, motiviert durch Plattenfirmen-Beef und auch persönliche Skandale, dieses Album jetzt erstmal gemacht und unter persönlichem, unter eigenem bürgerlichen Namen umsonst zur Verfügung gestellt im Netz. Und das Album ist ziemlich krass. The Dream war schon immer sehr, sehr emotional, auch wenn er über totalen Quatsch geredet hat in seinen Songs, teilweise, ja, muss man mal so sagen. Und dieses Album ist so offen und so roh, wie man ihn selten gehört hat. Er hat sich gerade getrennt von seiner langjährigen Freundin Christina Milian, die vielleicht auch einige noch kennen als Sängerin. Und auf dem ersten Song von dem Album, Wake Me When It's Over, beschreibt er, was dort passiert ist. Und es ist echt ergreifend. Wake me when it's over. You're so neglectful. How long have you been out? What have you been drinking? What have I been doing? Where I was last night? Did you mean who I've been screwing? Life on the internet. I look like the devil. But you're wearing the red dress, holding a shovel. Tried to keep it hush for you, keep it on the low. Tried to spare your feelings. Shut the door. You knew it was over. Procrastination. You never had no one like me. Well, why are you so complacent? Now I'm feeling crazy and foolish. I hate that I'm impatient. Damn, we look so stupid. It's all downhill when you let them in our business. Thought that I could save you, then we died in the abyss. Raise your hand if you was there. Raise your hand if you cared. But I'll bite the bullet for your love. Cock back and pull it for your love. It's so easy to take you off that cloud that you call home. It's so easy to expose those who you love the most. But it's so hard to disregard and keep your mouth closed. I'll take the bullets, you can pull it out. Raise your hand if you care. Raise your hand if you were there. Got me out here taking bullets. Even though you knew it was over. The Weeknd. Mit dem Song Thursday. Von seinem gerade erschienenen Mixtape, was ebenfalls Thursday heißt. Wieder ein Mixtape, was eigentlich ein komplettes, fantastisches Album ist. Und was es umsonst im Netz zum Downloaden gibt, das war der Titeltrack. Ihr hört 1 Live, 4 Sommerpause mit mir, mein Name ist Curse. Und es gibt eine neue EP von How to Dress Well. Da ist der Song Suicide Dream 2 drauf, Suicide Dream 2. Und das hier ist der Holy Other Remix und Re-Edit von dem Song. Thank you. 1 Live. 4 Sommerpause mit Curse. I am lost in a rainbow. Das sind Röyksopp mit ihrem epischen Edit von In This Shirt. Über 10 Minuten ist der Song. Ihr hört 1 live. Es ist immer noch 4 Sommerpause. Mein Name ist Curse, ich vertrete den guten Klaus. Genieße quasi mit euch gemeinsam die letzten Töne dieses großen Tracks. Da war er. Und als nächstes ein kleines bisschen lauter und ein kleines bisschen mehr. Das ist In Health mit Goth Star. Vier Sommerpause mit Curse. You don't want to dance with me von Monarchy. Und das nächste ist The Longest Road im Deadmau5 Remix von Morgan Page. So bright to hide the dark, all is quiet in the yard. Ja, meine Damen und Herren, auch für sowas muss Platz sein, wenn es gut ist. Das war tatsächlich David Guetta featuring Sia, die großartige Sia mit dem Song Titanium. Und da packe ich doch direkt nochmal ein paar Sachen aus, die so ein bisschen in die Richtung gehen, um die Gemüter ein bisschen aufzuschütteln heute Abend. Das hier ist Starry Eyed. Von Ellie Goulding. Im Dexcel Remix. Story. Live. Vier Sommerpause mit Curse. Mit Patrick Holf um 23 Uhr. Historisch schlechtes Wahlergebnis für CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Start für erstes Atomkraftwerk im Iran. Und das Wetter morgen wechselhaft und kühler mit maximal 20 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern kann die SPD weiter regieren. Sie wurde bei den Landtagswahlen stärkste Kraft mit rund 36%. Ministerpräsident Sellering kann sich aussuchen, ob er wie bisher weiter mit der CDU eine Koalition führt oder mit der Linken. Wir haben gesagt, wir legen uns nicht fest, wir sind ganz offen, sondern wir werden nach der Wahl Gespräche führen und schauen, mit wem ist die meiste sozialdemokratische Politik möglich. Die Christdemokraten haben bei den Wahlen ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren. Die CDU bleibt aber weiter zweitstärkste Partei vor der Linken. Die Grünen haben zum ersten Mal den Sprung in den Landtag geschafft. Auch die rechtsextreme NPD ist drin. Die FDP stellt dagegen keine Abgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern mehr. Die Bundes-SPD sieht sich durch die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern gestärkt. Generalsekretärin Nahles hofft, dass die SPD auch bei den anstehenden Wahlen in Berlin punkten kann. Sie sprach von einem starken Wahlsieg. Wir haben vor der Wahl allen Wählerinnen und Wählern klar gesagt, für uns geht es darum, möglichst viel sozialdemokratische Politik durchzusetzen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass unser Balken heute Abend klar nach oben ging. Bei der FDP gab es keine Freude. Aus Sicht von Generalsekretär Lindner wird sich die Partei erst langsam wieder erholen. Das ist eine bittere Niederlage. Wir haben uns nie bei der Neuaufstellung der FDP der Illusion hingegeben. Man könnte verloren gegangenes Vertrauen jetzt binnen Wochenfrist zurückgewinnen. Das braucht Zeit. Die CDU sieht in den Verlusten bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern keinen Denkzettel für die Bundesregierung. Generalsekretär Gröhe sagte, es sei eine Entscheidung über die Landesregierung gewesen. Der Iran hat sein erstes Atomkraftwerk überhaupt in Betrieb genommen. Nach jahrelangen Verzögerungen wurde der Reaktor in Bushehr heute erstmal mit gebremster Leistung angefahren. In den kommenden Wochen soll er dann die volle Leistung erreichen. Westliche Länder sind besorgt wegen des Atomkraftwerks. Sie vermuten, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Die Regierung in Teheran besteht darauf, dass ihr Atomprogramm nur der Stromgewinnung diene. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Litauen wieder verloren. Im Vorrundenspiel unterlag das deutsche Team Serbien mit 64-75. Trotzdem ist die Nationalmannschaft für die Zwischenrunde qualifiziert, weil Frankreich am Nachmittag gegen Italien gewonnen hat. Allerdings nimmt Deutschland durch die Niederlage gegen Serbien keine Punkte mit in die Zwischenrunde. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht sind Schauer oder Gewitter möglich, vor allem vom Sauerland bis nach Ostwestfalen, dazu 16 bis 13 Grad. Morgen bleibt es wechselhaft und es wird etwas kühler. Duisburg kommt auf maximal 18 Grad, in Soest bis 19 Grad und in Kerpen höchstens 20 Grad. Der Dienstag wird wieder sonniger und meistens trocken. Stauschau. Alles frei. Eins live. Die Sommerpause mit Curse. Herzlich willkommen zurück und für alle von euch, die es am Ende der letzten Stunde mit der Dance-Angst zu tun gekriegt haben, keine Sorge, wir sind zurück auf Chillwave TV. Remixes von Neon Indian, von dem demnächst erscheinenden Album Era Extraña. Extraña, glaube ich, mit so einer schönen Welle über dem N. Es gibt 3 Songs schon von dem neuen Album von Neon Indian, die man sich anhören kann. Der allerneueste ist eher so eine Art Garage, Lo-Fi, Rocknummer mit Gitarren, aber dieser Song Fallout, einer der ersten beiden Songs, die Neon Indian vorher schon quasi bereitgestellt hat als Teaser, ist noch so ein bisschen mehr erinnernd daran, wie man Neon Indian eigentlich kennt, also Synthes und Dreamy Chillwave-Mucke. Davor Toro y Moi mit All Alone von seinem demnächst kommenden, beziehungsweise von seiner demnächst kommenden EP. Freaking Out. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Chillwave-Modus und deswegen Washed Out. Live. Vier Sommerpause mit Curse. By the water, creeping into the afternoon. Young aren't so young, they're getting restless, loving to lose it all around the world. Letzte Woche habe ich sie in der Sendung gespielt, weil ich mich daran erinnert habe, dass sie diesen großartigen Song Dressed in Dresden hatten. Und dann habe ich geschaut und das Album ist schon länger draußen. Ich habe es dann quasi spontan mir gekauft und direkt in der Sendung gespielt. Das waren The Hundred in the Hands mit dem, ja, doch, ja, etwas überraschenden Album-Opener Young Aren't Young. Und jetzt will ich eine Band spielen mit einer großartigen Sängerin aus Deutschland. Eine Band, die wir alle kennen, die ihr alle kennt und die jetzt nicht aktuell gerade den neuesten Hit hat, aber großartiger Song und für mich ein prägendes Stück. Und da streite ich mich gerne, aber es ist wirklich so. Dieser Song ist für mich ein sehr prägendes Stück deutscher Musikgeschichte. Mit Curse. We'll be right back. we record? Yeah. Okay, so, what are we doing back? We don't record it, so what's going on here? Well, are you guys are getting it. You're going to record it for yourself, yeah. Well, sorry. Yeah. Otherwise, I was going to say it. Wahrscheinlich ist es die Stimme von Matthew Deer, die wir da gerade gehört haben. Ich gehe mal schwer davon aus. Das war der Song Little People Black City von Matthew Deer. Auch wieder ein Machwerk, 9 Minuten 21 lang, von seinem Album Black City. Und als nächstes möchte ich einen Song spielen. Das ist eine spezielle Version von einem Song des aktuellen Albums von Bon Iver. Der Song heißt Beth Rest und er hat für diesen Song viel negatives Feedback bekommen. Die Leute haben gesagt, ah, das ist zu überbordend, das ist zu melodramatisch und so weiter und so fort. Und jetzt hat er das ganze Ding quasi reduziert auf nur ihn selbst und Piano und es funktioniert großartig. Thank you. oder Song. Nur ein Todeswunsch, bloß um zu gucken, wer kommt. Und bis die Wände da mein Ende waren, sind Träume Worte, die der Mund nie zu denken wagt. Denk ich mal, bitte sieh, du warst mein Alles, mein Ritalin. Die Nächte mit den Springsteen-Platten, voll Tränen der Dinge, die man als Kind nie hatte. Plus Mut im Erkennen der Lücke, mitten im offenarmigen Tanz auf brennenden Brücken. Wir waren auf ins Leben, doch ein Haufen Elend. Vielleicht liegt der Sieg darin, einfach aufzugeben. Lass tanzen und fliehen, synchronisieren, funken Momente zum Takt der Musik. Stampfen im Beat, klatschen zum Lied, drängen und ziehen. Klammern uns an süße Melancholie. Schatz, frag nicht, lass einfach weiterfahren und so tun, als gäbe es kein Ende der Welt. Doch, was ein Kodak-Moment. Wie dein Herz zerspringt, ich daneben verschwommen, gucke genervt nach links. Genau, Mr. Superstar, verfluchtes Jahr, den Fuß im Grab. Habe nie nach diesem Talent gefragt. Schrei du weiter, nur weck mich nicht, wenn ich endlich schlaf. Gemacht, aufgewacht, schon wieder sie, wieder tun, als hätte mir das was ausgemacht. Herr Doktor, was muss ich noch sagen im Laden, damit ich endlich das gute Zeug bekomme? Kein Witz, nur noch den Eintritt, um Cass endlich zu töten und Benjamin gleich mit. Will los in das Scheißlicht, wofür zahle ich die Leihgebühr? Wird selber tun, doch bin dazu feige für. Keine Tür, nur vergittertes Glas, der Traum wird besser verkauft als es ist. Was Ruhm und Fame, zugegeben, kann Ian Curtis mittlerweile gut verstehen. Versucht das Leben rosig zu sehen, aber Depression scheint niemals aus der Mode zu gehen. Schatz, lass mal, diese Wunden waren immer dort zum Verdecken, ist kein Pflaster der Welt. Denn dieses Blut war schon immer dort, um was uns angeht, gab es nie den Mond, nur die Sonne vom Untergehen. Große Lieder schreiben wollte ich immer, nur passte nie der Klang meiner Stimme. Große Lieder schreiben wollte ich immer, nur passte dir nie der Klang meiner Stimme. Schatz! Casper von seinem Album XOXO, der Song Kontrolle Schlaf. Ich glaube, diesem Künstler und dem Song kann man sich mittlerweile überhaupt nicht mehr entziehen, kann sich niemand entziehen. Ja. Das war der allererste Teaser von seinem Album. Und davor Beth Rest als Solo-Piano-Version von Bon Iver. Lil Waynes neues Album kommt jetzt raus und den Song gab es auch schon vorher, aber ist großartig. Das ist She Will, Lil Wayne zusammen mit Drake. Young money. Yeah. Foul. I tell her, knock down, pop that pussy for a real nigga. I already know that life is deep, but I still dig her. Niggas is jealous, but really I could care less. I'm in Hell's Kitchen with an apron and a headnet. Devil on my shoulders, the Lord is my witness. So on my Libra scale, I'm weighing sins and forgiveness. What goes around comes around like a hula hoop. Karma is a bitch, well just make sure that bitch is beautiful. Life on the edge, I'm dangling my feet. I tried to pay attention, but attention paid me. Haters can't see me, nosebleed seats. And today I went shopping, and talk is still cheap. I rock to the beat of my drum set. I've been at the top for a while and I ain't jumped yet. But I'm Ray Charles to the bullshit, and I jump up on that dick and do a full split. She just started to pop it for a nigga and look back and told me, baby, it's real. It's real. And I say I ain't doubt you for a second. I squeeze it and I could tell how I feel. How I feel. I wish we could take off and go anywhere but here, baby, you know the deal. Know the deal. Is she bad? So maybe she won't, but shit, then again, maybe she will. She will. Yeah, do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will. She will. Yeah, do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will, she will, she will. Maybe for the money and the power and the fame right now. She will, she will, she will. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will, she will, she will, she will. She will. Yeah. Yeah. Yeah. I tell her. Knock down, pop that pussy for me. Haters can't see me, but them bitches still looking for me. And you could take that to the bank and deposit that. Put your 2 cents in and get a dollar back. Some people hang you out to dry like a towel rack. I'm all about I give the rest of the vowels back. I like my girl thick, not just kinda fine. Eat her till she cry. Call that wine and dine. Try to check me and I'ma have them checking pulses. They say choose wisely, that's why I was chosen. Rocking like asphalt, it's the cash flow. Looked in the face of death and took its mask off. Now I like my house big and my grass soft. I like my girl face south and her ass north. But I'm Ray Charles to the bullshit. Now hop up on that dick and do a full split. She just started to pop it for a nigga and look back and told me, baby, it's real. It's real. And I say I ain't doubt you for a second. I squeeze it and I could tell how I feel. How I feel. I wish we could take off and go anywhere but here, baby, you know the deal. Know the deal. Is she bad? So maybe she won't, but shit, then again, maybe she will. She will. Yeah. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will. She will. Yeah. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will, she will, she will. Maybe for the money and the power and the fame right now. She will, she will, she will. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will, she will, she will, she will. Ladies and gentlemen, she just started to pop it for a nigga and look back and told me, baby, it's real, it's real. And I say I ain't doubt you for a second. I squeeze it and I can tell how I feel. Feeling like the sky is opening and I am answering. I wish we could take off and go anywhere but here, baby, you know the deal. Feeling like the world is falling. So maybe she won't, but shit, then again, maybe she will. Yeah. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will. Yeah. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will. She will. She will. Maybe for the money and the power and the fame right now. She will. She will. She will. She will. Do it for the realest niggas in the fucking game right now. She will. She will. She will. I love her. I ain't live. Viel Sommerpause mit Curse. Shit, Rick! Come on, man! Von seinem The Red Album. Der Song featured sowohl Vocal-Schnipsel, Szenenschnipsel, als auch Teile der Titelmelodie des Original Scores von dem Film Boys in the Hood, der in Compton und South Central spielt, direkt da, wo The Game geboren und aufgewachsen ist. Als letzter Song für diese Stunde, etwas Ungewöhnliches von Skrillex. With You Friends heißt der Song. Wir hören uns gleich in der letzten Stunde. Live. Infos. Mit Patrick Rolf um Mitternacht. Grüne zum ersten Mal im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Deutsche Basketballer verlieren gegen Serbien bei der EM. Und das Wetter morgen mit Sonne, Wolken und Schauern im Wechsel. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben bei den Landtagswahlen den Sprung ins Parlament geschafft. Sie kommen laut ARD-Hochrechnung auf über 8% der Stimmen. Aus Sicht von Grünen-Chef Özdemir ein beachtliches Ergebnis. Es ist eine echte Sensation. Wir sind jetzt neben der CDU und der SPD die einzige Partei, die in allen 16 Ländern vertreten ist. Mit dem Apparat hier aus der Opposition heraus, aus der außerparlamentarischen, 8,5, das muss man erstmal schaffen. Klarer Wahlsieger in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD. Sie wurde mit 36% stärkste Kraft, weit vor der CDU, die ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt einfuhr. Die Linke ist drittstärkste Kraft. Auch im Landtag dabei ist die rechtsextreme NPD. Rausgeflogen ist dagegen die FDP. Die Bundes-CDU sieht sich nicht als Verlierer nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schuld für das historisch schlechte Wahlergebnis der CDU liegt laut Generalsekretär Gröhe nicht an der Politik der Bundesregierung. Also das war erkennbar, auch in den letzten Tagen bei Versammlungen spürbar, eine Entscheidung über die Landesregierung. Wir arbeiten verlässlich und gut zusammen in Berlin. Wir setzen das fort. Bei der SPD ist die Freude über den Wahlsieg dagegen groß. Parteichef Gabriel sieht seine Partei für die Wahl in Berlin in 2 Wochen gestärkt. Er sieht die SPD auch insgesamt im Aufwind nach der Schlappe bei der vergangenen Bundestagswahl. In Libyen wird es wohl Kämpfe um eine Gaddafi-Hochburg in der Nähe der Hauptstadt Tripolis geben. Die Regimegegner erklärten Gespräche mit Gaddafi-Anhängern über eine friedliche Einigung für gescheitert. Sie wollen die Stadt jetzt angreifen. Tausende Kämpfer stünden schon bereit. Die Regimegegner vermuten, dass sich auch der langjährige Machthaber Gaddafi in der Stadt aufhalten könnte. Bei der Basketball-Europameisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft gegen Serbien verloren. Das Vorrundenspiel endete 64-75. NBA-Champion Dirk Nowitzki. Immer wenn es eine entscheidende Phase haben, haben wir dumme Fehler gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir uns ein paar Mal auf 10, 9 rangekämpft. Dann machen wir wieder 2 dumme Fouls oder lassen Schützen frei. Die deutsche Mannschaft ist trotzdem in der Zwischenrunde bei der EM. Die Niederlage wirkt sich aber negativ auf die Chancen für den Einzug ins Viertelfinale aus. Sollten die Deutschen den Einzug nicht schaffen, würden sie auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr verpassen. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht können noch Schauer runterkommen, vor allem zwischen Sauerland und Ostwestfalen. Es kühlt sich ab auf bis zu 13 Grad. Morgen ist es unbeständig und es kann zwischendurch überall nass werden. In Mülheim höchstens 18 Grad, in Frechen bis 20 und in Bad Oeynhausen bis 21. Am Dienstag haben nur Eifel und Rheinland eine Chance auf Sonne bei 19 bis 22 Grad. Stauschau. Nichts los. Eins live. 4 Sommerpause. Mit Curse. We're gonna skate to one song only. So, herzlich willkommen zurück. Und für die dritte und letzte Stunde heute Nacht habe ich mir ein Thema ausgedacht, jetzt gerade spontan. Und vielleicht, wenn ihr die ersten ein, zwei Songs hört, wisst ihr ja schon, worum es geht. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit faze. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even Popey here. Ball so hard, since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hidden behind all these big rocks. Fall so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Fall so hard, let's get faded. Labyrinth for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick J's. Fall so hard, bitch behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B-Rolls, moving the next BK. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all. Fall so hard. That shit crack. That shit crack. Ain't it, Jay? Fall so hard. What she order? What she order? Fish fillet. Fall so hard. Yo, whip so cold. Whip so cold. This whole thing. Fall so hard. act like you ever be around motherfuckers like this again. Bougie girl, grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Y'all so hard, motherfuckers wanna find me. The throne. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. The stars is in the building. They hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. Yeah. I realize this. I realize this. Respect this here. Check. I'm from where the hammers rung. News cameras never come. You with your mans hung in every verse in your rhyme. Where the grams were slung. Niggas vanish every summer. Where the blue vans would come. We throw the work in the can and run. Where the plans were to get funded. Skate up the set. To achieve this goal quicker, so all my weight wet. Faced with immeasurable odds, still I gave straight bets. Someone felt the most something and you nothing. Check. I'm from the other side where other guys don't walk too much. And girls from the projects went fuckers, said we talk too much. So they ran up the time cause they sought them dudes to trust. I don't know what the fuck they thought. Them niggas is foul just like us. I'm from where the beef is inevitable. Summertime's unforgettable. Boosters in abundance. Buy a half price sweater new. Your word was everything. So everything you said you do, you did it. Couldn't talk about it if you ain't living. I'm from where niggas pull your car and argue all day about who's the best MCs. Biggie, Jay-Z, and Nas. Where the drugs are Z bomb and thugs are at odds. At each other's throats for the love of foreign cars. And catch cases hoping to judge R&Rs. But most times find themselves locked up behind bars. That all. I'm from where they ball and green rhyme stars. I'm from Marcy, son. Just thought I'd remind y'all. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son. Ain't nothing nice. In many places, but I'm Brooklyn's own. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son. Ain't nothing nice. In many places, but I'm Brooklyn's own. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son. Ain't nothing nice. In many places, but I'm Brooklyn's own. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son. Ain't nothing nice. Where you from? I'm from the place where the church is the flakiest. And niggas been praying to God so long that they atheists. Where you can't put your vest away and say you wear it tomorrow. Cause the day after we'll be saying, damn, I was just with him yesterday. I'm a block away from hell. Not enough shots away from stray shells. An ounce away from a triple beam. Still using that handheld weight scale. You laughing. You know the place well. Where the liquor stores in the base well. And government? Fuck government. Niggas politic they selves. Where we call the cops to 18. Cause they hop out of vans and spray things. And life expectancy so low. We making our wheels at 18s. Where how you get rid of guys. Who step out of line, your rep solidifies. So tell me, when I rap, you think I give a fuck who criticize? If this shit is lies, God strike me. And I got a question. Are you forgiving guys who live just like me? We never know. One day I prayed to you and said if I ever blow, I let them know the stakes and exactly what takes place in the ghetto. Promise fulfilled. Still I feel my job ain't done. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing cough nice. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. In many places, but I'm Brooklyn's own. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. In many places, but I'm Brooklyn's own. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. In many places, but I'm Brooklyn's own. Cough up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. So check. I'm from where they cross over and clap boards. Lost Jehovah in place of rap laws. Listen, I'm up the block, round the corner and down the street. From where the pimps, prostitutes and the drug lords meet. We make a million off of beats, cause our stories is deep. And fuck tomorrow, long as the night before was sweet. Niggas get lost for weeks in the street, twisted or fleet. And no matter the weather, niggas know how to draw heat. Whether you're 4 feet or a new size, it always starts out with three dice and shoot the five. Niggas thought they deuce was live, then I hit them with trips. Then I reached down for their money, pa, forget about this. This time around it's platinum, like the shit on my wrist. And this Glock on my waist, y'all can't do shit about this. Niggas will show you love, it's how they fool thugs. Before you know it, you're lying in a pool of blood. Come up for long, where I'm from, Marcy, son, ain't nothing. Many places, but I'm Brooklyn's own. Cook up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. Many places, but I'm Brooklyn's own. Cook up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. Many places, but I'm Brooklyn's own. Cook up a lung where I'm from. Marcy, son, ain't nothing nice. Where I'm From von Jay-Z von seinem Album In My Lifetime und davor N.I. Sternchen, Sternchen, A.S. Könnt ihr euch ja denken, wofür das steht. In Paris von Jay-Z und Kanye West von dem Album Watch the Throne, was sie gerade rausgebracht haben. Vielleicht habt ihr gecheckt, worum es geht. Where I'm From könnte so ein bisschen das Thema für diese letzte Stunde sein. Ich habe eben angefangen, ein paar Songs rauszusuchen und habe gemerkt, dass es, ich bin irgendwie auf den Trichter gekommen, Songs zu spielen von Leuten, die ihre Städte besingen oder zumindest so eine gewisse Songs, die mit Städten zu tun haben, eine gewisse Affinität zu Städten haben oder bei denen Städte als Parabeln stehen oder in denen durch Parabeln Städte besungen werden. Das hört sich jetzt alles ganz grandios an. Wir bleiben erstmal ganz straightforward, denn fürs Städte representen sind Rapper immer gerne zu haben. New York. New York. No doubt. New York City. New York, New York. New York. New York. New York. No doubt. New York. No doubt. New York City. New York, New York. New York. Hey yo, once upon a rhyme where the scenery sets, you see stress. Streets a matter of life and death, no regrets. Life's a test, trite with special effects. Neighborhoods full of reps, cities of projects where the young cadets get stripes from the vets and comrades. The quest to be the next to finesse, collect debt and select best with death threats. Object, cheddar, better your total net. With trends and seven ways to express their outfits. Friends get wet trying to make ends connect. Avenues to check, boulevards to sweat. The smell of gun smoke's more common than cigarettes. We got clicks for wreck, we like pits for pests. We got Giants and Jets and Knicks, Yanks and Mets. We like much respect, sex extra wet, and high tech dialect you ain't catch yet. The Bronx. Blocks and blocks of big shots with big knots and big props. Yo, this is where the bullshit stop, where herbs get got. If you snitch, you get shot. We get down and lead a town in a state of shock. We got dangerous hangout spots and slick cops. Place called Rackers Island where kids get locked. A lot of gear to rock. Blocks of clothes shops. Styles are top notch. This is the place to watch. You blast the box. The radio station is hot. Ease your mind staring at skylines from rooftops. Flip scripts for chips and new whips off the lot. Quick to call a shot, politic with thick plots, and the Garden of Eden is deceiving. We got to make sure the core of the Big Apple don't rot. Where seeing's believing, we be achieving a lot. Where disc jocks created hip hop. Check it out. Queens. Many places to meet, You get lost in busy streets, the city that never sleeps. Mecca, Pilon, Medina, the population increased. The desert and the oasis, New York, the Far East, with guards and sheiks. Pretty Amazons for weeks, play at dawns, the fleece of the family's black sheep. Icons to teach, but we all act unique. We got stats to read, so we all have to eat. A mass of peeps with their own masterpiece, the craft's elite. We be going past the peak, the latest technique. No other place get as deep. Who parks really some of the world's greatest athletes? DJs and MCs and graffiti artists who use walls and subway trains for marquees. We go back to B-boys, breakdance, and breakbeats, and it'll never cease. And on that note, we say peace. New York. New York, New York, New York, New York, New York, no doubt, no doubt. DJ Scratch, you sick for this one. This one. I'm a New York shit. I'm on my New York shit. Riding on the train, I'm a New York shit. Burning in the club, I'm a New York shit. Raising my mouth, I'm a New York shit. Yeah, I'm on my New York shit. Got the world following the New York script. Hustle with Tim's and hoodies on my New York flip. Rubber band stack money with my New York click. Yeah, I'm on my New York shit. I rep the Giants, Jets, New York Knicks. Tailor-made clothing with my New York stitch. My chick banging, don't you see my New York bitch? Yeah, I'm on my New York shit. You niggas know we deserve the props we get. Riding up in the range, I'm in my New York whip. International chicks on my New York dick. Yeah, I'm on my New York shit. See how I kill them with my New York spit. Thanks to the boroughs, now I'm New York rich. The way I flood, I'm thorough with my New York hits. If you're from New York, stand up right now. Stand up. I'm a New York shit. Funk Master Flex, I'm a New York shit. I'm on my New York shit. B.I.G., I'm a New York shit. Big Pun, I'm a New York shit. Ten Master J, I'm a New York shit. BBD's in do-rag niggas. Stand on the corners, guard bill of 5% lessons. Got nickel crack hand-to-hand niggas on the hustle rebelling. While the D's calculating who's selling. Sell drugs right in front of the deli. Poncho know what we doing, and while we bubble in the corner, be brewing. Introduce you to the New York nigga and the New Talk nigga. That's how we do it. We in New York, nigga. Yeah, yeah, I'm on my New York shit. Every hood love me for my New York skip. I get a lot of money on that New York strip. Gully rock a scully with a New York fit. Yeah, I'm on my New York shit. Run up in the tunnel, catch a New York flick. ODB rapping New York sick. Shit, you want the truth? Take a New York trip. If you from New York, stand up right now. Stand up. Busta Rhymes ist das mit New York Shit, featuring Swiss Beatz von seinem Album The Big Bang, auf dem trotz Executive Production von Dr. Dre und Aftermath Label und Stevie Wonder Feature und so weiter nicht so viel krasse Sachen drauf waren. Und da war dieser Song New York Shit, der einer der, ich sag jetzt mal, oldschooligsten New York Straight Street Rap mäßigsten Songs war. Wahrscheinlich eins der Highlights auf dem Track, auf dem Album. Ja. anders mit New York auseinandergesetzt als Rakim davor mit New York und Busta Rhymes mit New York Shit, haben sich die Sex Pistols. Yeah. Sommerpause mit Curse. We'll be right back. So klingt London. Für den Producer Phonehead, der eigentlich aus Italien kommt und jetzt in London lebt seit einigen Jahren. Davor London Calling von The Clash und New York von den Sex Pistols. Ihr hört 1 Live 4 Sommerpause. Mein Name ist Curse, ich vertrete den guten Klaus heute noch. Nächste Woche Sonntag ist er wieder für euch da. Und jetzt spiele ich Songs in dieser Stunde, in dieser letzten Stunde heute, die von Heimatstädten oder von Städten handeln, die besungen werden oder in denen Städte Parabeln sind oder in denen Parabeln auf Städte gesungen werden. Ja, ein sehr langer Satz, aber dafür gibt's auch schöne Musik. Und wenn wir nach Deutschland schauen, dann gibt's natürlich Songs wie Bochum von Grönemeyer, der da steht wie eine Säule, und natürlich auch von Ideal, der Song Berlin. In der Schule war, inzwischen mutiert zum kompletten Berlin-Hipster und ich denke mir, sitzt da mit seiner IT-Branchen-Party, spricht über Projekte, die nie passieren. Heute eine sehr spezielle Spezies, ein Phänomen, das wirklich prägend für die Gegend ist. Einzigartig in Verhalten und Vermehrung, gemeint der Homographicus Ost-Berliner Prägung. Das Männchen, Fruchtis, Wetlock und der Trucker Cappy. Sein random Twisted Denim sitzt der wie eine Leggings. An seinen Füßen, Hongkong Mund geblasen, Nike Dunks. Diese Reagenzglaskreuzung nennt sich Designer Punks, doch keine Angst vor diesen friedliebenden Zeitgenossen. Schenken sie ihnen Aufmerksamkeit, dann ist schnell das Eis gebrochen. Sie hören sich gerne reden, sind Meister der Verpackung. Hier ein ganz besonders prächtiges Exemplar dieser Gattung, Theo 30. Seit 2 Jahren hier im Prenzlberg sein metamorphosisches Talent ist echt bemerkenswert. Früher ist er geskated, war ein Straight Edge, heute ist ein Basehead. Depri, wenn er nicht mindestens 3 E's legt. Der ging vom Pop zum Mod, vom Punk zum Hipster. Ging von Sacks zu Dogs zu Dunks und Babester. Und wie sein Schuhwerk wechselt er die Gesinnung und ändern sich die Bedingungen, enden sämtliche Bindungen. Junge, schon fast vorbei am Café und dann deckt er mich und winkt mich zu sich her. Nee, jetzt, oder? Mein Name, dass es ja auch die Runde macht. Schlug auf mein Schulterblatt, dass ich meinen Namen fast ausgekugelt hab. Lud mich ein auf ein Milchcafé, weite mich ein in die Pläne seiner Ich-AG-ZB. Macht er ein Fotoband, wird dafür gern auf mich gewinnen. So ein Studio 54-Style à la Terry Richardson. Zudem macht er jetzt Sounds, sein Projekt nennt sich Elektrosmog. DJ in der Lounge, sein Spezialgebiet ist Retro-Rock. Das Weibchen, das daneben hockt, sein Schatzi aus der Eifel. Eine Schicke mit der Schnitte im 80er Revival. Sie designt Klamotten in dem Atelier, was das wohl heißt. Sie zerschnibbelt Shirts von H&M, neudeutsch zu customize. Ist eh das halbe Jahr verreist. Zuletzt war sie in Tibet, hat sich in Lama im Yongkong-Tempel eingemietet. Er war in London und kommt eigentlich gerade von Tegel. Er plant ein Plattenlabel, musste da was mit seinen Partnern regeln. Außerdem schreibt er für ein Lifestyle-Magazin und er stellt bald aus in seiner kleinen Galerie. Und er kommt daher wie seine eigene Parodie. Man kann bei weiten viel bezweifeln und nicht seine Fantasie. So viel geht bei dir? Und international auch, oder? Ist ja geil. Es geht remixmäßig grad voll durch die Decke, euer Projekt. Wow. Junge, komm mal klar. Welchen Kameramann soll ich kennen? So ein Schlüssel jetzt zu so einer Private Lounge in Mitte? Wow, sind das echt so Ring Dunks, die du da trägst? Ja, gut. Ey, sag mal, ist das ein 70 Zoller Powerbook hier? Wie, du kriegst die billiger. Ey, ist ja der Hammer. Ja, gut. Nee, aber du kannst mir auf jeden Fall mal deine Nummer geben, so, dann melde ich mich bei dir. Ja, wegen deinem Drehbuch. Der King von Prenzlauer Berg von Max Herre und davor Wir stehen auf Berlin von Ideal. Max Herre hat für diesen Song interessanterweise viel negative Kritik bekommen. Und zwar von Berlinern, die gesagt haben, wie nimmst du dir raus, einen Song über Berlin zu schreiben? Du bist doch gar kein Berliner. Und da meinte Max, naja gut, aber klar, aber hör den Song an, es ist natürlich ironisch gemeint, genau solche Leute, die halt jetzt kommen und denken, sie wären hip und so weiter und so fort. Es gab echt eine große Auseinandersetzung, in die sich sogar seine Frau Joy Denalani eingemischt hat, die ja Berlinerin ist und die dann quasi für Max eingestanden ist und gesagt hat, ey, ihr komischen Berliner, checkt ihr das nicht? Und dann ging es hin und her und so weiter, was so ein kleiner Song, der eigentlich als Scherz gemeint ist, auslösen kann. Ne? Und jetzt bleiben wir in Europa und gehen zur Grande Dame der französischen Musik, Edith Piaf. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au 5e étage, les cafés crèmes du matin, Montparnasse, le café du Dôme. Les faubourgs de quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, des gamins, des artisans, y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien, ma foi, avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air et léger, graveux ou tendres. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté, Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Vacances, sur l'île de France. 2 dollars chez PZ au change Times Square. C'est la défense, le précis a pris 3 bastos au Stade de France. Les carrés rangent leur chaîne d'atterrissage, voilà avec violence. Entre l'office du tourisme et nous, v'là le décalage. En cas de recalage, Paris sort la calage. Ouais, ouais, ouais. Pour t'arroser, Paris a le bon tuyau. Paris roule en fait le week-end et la semaine en Clio. La région compte 8 départements en fison, 8 prisons, 20 d'arrondissements, c'est Truffé Schmitt à l'horizon. Le syndicat du crime en collabo avec le syndicat du string qui se mouille les michetons bien organisés du Fouquet au Pink. Tous en mode, capitale de la mode, des mannequins, un monde parallèle. Les Saoudiens kiffent ce monde parallèle. Se termine en after dans un loft, accent viking. Sors chez toi, t'es dans le ring, t'es une victime. Ou même Irene, qui joue en sur du rough, on monte sur pas. La province vient briquer sa life sur pas. Du banditisme au rap, tu peux pas tester. Tu sais que c'est pas. Ici c'est pas. Y'a une autre jeune sur du rough, on monte sur pas. La province vient briquer sa life sur pas. Du banditisme au rap, tu peux pas tester. Tu sais que c'est pas. Ici c'est pas. Y'a une autre jeune sur du rough, on monte sur pas. La province vient briquer sa life sur pas. Du banditisme au rap, tu peux pas tester. Wie dieser Song von Roff heißt, liegt glaube ich auf der Hand. Da ist Paris, Paris. Und davor auch nochmal Paris, Paris von Edith Piaf. Zwei völlig verschiedene Seiten derselben Medaille. Und Städte sind auch immer Projektionsflächen. Städte können für Träume stehen. Städte können Sachen verkörpern. Leute sagen, ey, ich will nach Berlin gehen. Da fängt mein Leben dann an. Ja? Oder sowas wie Paris natürlich, ne? Die Stadt der Liebe. New York und die große, weite Welt. L.A., ich werde Filmstar und so weiter. Eine Stadt, an die man da nicht so viel denkt und vielleicht gerade deswegen hat Clusose gewählt, ist Chicago. Sie ist immer da, wo was los ist. Immer mitten in der Stadt. Dort, wo die kleine Welt ganz groß ist, sieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt dann und wann von dem und dem, denn sie hat jeden schon gehabt. Auch wenn sie sich selbst nicht ganz so pflegt, pflegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Dort, wo niemand ihren Namen nennt. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Und jeden, den sie auf der Straße trifft, erzählt sie, sie wäre da gewesen. Beschreibt, an welcher Ecke sie schon war, denn sie kennt immerhin dies und das. Und wenn du bisschen was dabei hast, nimmt sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Irgendwohin, wo dich keiner kennt. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Dort, wo niemand deinen Namen nennt. Doch wenn man ihr erzählt, welchen Traum sie lebt, spielt sie gleich verrückt. Denn auch wenn sie kurz schläft, sobald das Licht angeht, dann muss sie schnell zurück. Manchmal trifft sie sich mit ein paar Leuten an einem unbestimmten Platz. Und wenn dort frisches Zeug durch die Adern fließt, gibt man den Löffel an die Kumpels ab. Und diesmal ist sie nicht gekommen, vielleicht hat sie's nicht gepackt. Nur eine kleine Nachricht ist alles, was sie hinterlassen hat. Ich komm nie mehr, ich bin in Chicago. In Chicago. Come on. Live. Vier Sommerpause mit Curse. And you say Shy City. Don't stop, no, don't quit. Yeah. And you say Shy City. Don't stop, no, don't quit. I ride with the passion of Christ, nigga cross me, took it out of space, and niggas thought they lost me. I'm back like a chiropractor with B-boy survival rap. It ain't 94, Joe, we can't go back. The game need a makeover. My man retired, I'ma take over. Teddy's halftime, niggas breaks over. I'm raw hustlers, get your bacon soda. Too many rape the culture. Leave rappers with careers and they faith over. It's a war going on. You can't fake being a soldier in the basement. Listening to tapes are ultra magnetic to the fact I'm Messiah's black. I turn the TV down, we can take it higher than that. I wonder if these whack niggas realize they whack. And they the reason that my people say they tired of rap. Inspired by black Muslims and Christians. Pushing cutlasses, dope, and other traditions. And our conditions are the city, the city, the city, the city. A black figure in the middle of chaos and gunfire. So many raps about rims, surprise niggas ain't become tires on the street. You turn cold and then go screech. I tell them fuck them like I do the police. The beast is running rampant. I'm in between sheets trying to have sex with Sandrick. But a ghetto trying to make a get up stand up anthem. You spit hot garbage, son of Sanford. What you rapping for, to get fame and get rich? I slap a nigga like you and tell him Rick James, bitch. With your Hollywood stories on porches, we probably heard stories about who became rich. And whatever life they hit, we wanna hit the same switch. You didn't know where to aim it. You still remain bitch. I'm forever putting words together. Some are seven mothers, some daughters, and fathers, some sons. The name Khan has never been involved with run. Unless it's DMC or running these bars to being free. I'm harder than the times. You hardly scary. Holding gaps inside you, cat is Holly Berry. They ask me where hip-hop is going. It's Chicago and poetry's in motion like the picture now showing. It's the city. The city, y'all. The city, the city, y'all. Come on. And you say Shy City. Don't stop, no, no, quit. Yeah, and you say Shy City. Don't stop, no, no, quit. Yeah, and you say Shy City. Don't stop, no, no, quit. Common Sense from the City of Wind, wie der Vocal Sample sagt. Das war Common Sense mit Chai City von dem Album B und davor Chicago von Clouseau. Wieder zwei verschiedene Seiten derselben Medaille. Der nächste Song ist von Flying Lotus, der hat ein ganzes Album, das nach einer Stadt benannt ist. Das ganze Album heißt Los Angeles. Und quasi, damit der Kreis sich jetzt beinahe wieder schließt zum Anfang und auch wieder zur Mitte, der Song heißt Parisian Goldfish. We'll be right back. Flying Lotus mit Parisian Goldfish von seinem Album Los Angeles hier in 4 Sommerpause. Mein Name ist Curse. Schön, dass ihr diese Stunde und die letzten 3 Stunden und auch die letzten paar Wochen und anderthalb Monate quasi zugehört habt, dabei wart. Meine normale Sendung, die ist ganz normal, diese Sendung, die beginnt wieder ab nächste Woche, also ab kommender Woche, Donnerstagabends um 12 Plan B mit Curse für eine Stunde mit verrückter Stranger Mucke und so weiter. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß gehabt in den letzten Wochen und vielleicht auch jetzt hier in dieser Stunde mit so, ja, ein kleines bisschen, kein wahnsinnig ernstes Thema, sondern einfach nur just having some fun, playing some music. Ich bin noch ein einziges Mal da anstelle von Klaus, und zwar am kommenden Dienstag in 2 Tagen. Ich weiß, ihr seid gewohnt, von Klaus dort die Geschichte zu hören, die Soundstory zu hören. Und ich hatte mir auch eigentlich vorgenommen, eine zu schreiben. Aber der 6.9., der Dienstag, ist mein Geburtstag, ist mein 33. Geburtstag. Und wenn ihr zuhört, dann feiert ihr quasi mit mir die letzte Stunde meines Geburtstags. Und deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich einfach mal Geburtstags-DJ und bringe ein bisschen Mucke mit und lege einfach die Party- und Actionmusik auf, die ich an meinem Geburtstag in der letzten Stunde, bevor es vorbei ist, noch hören will. Also wenn ihr Bock habt, seid am Dienstag am Start. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht und eine sehr, sehr, sehr schöne Woche. Mein Name ist Curse. Adios. Together we cry.